Fahrt aber Zügel. Oder wollen wir mal Hassspiel? Nee, das ist ein Hasch. Wir kommen jetzt aus Göttingen und zeigen mal was.